1. ICH Mokti Yukon Das Evangelium Erinnern, Das ICH Yuk Verkundet Habend und Dem Er Weiterhin Konsequent Festhaltet. 2. Durch Dies Botschaft Wordet Er Geritet, Sofern Er SIE So Bewort, YICH SIE Yuk Vermittelt Habe, SSEI Den, EU A Globe Where Oberflächlich Gusen. 3. Zuist Habe ICH Yuk Die Wichtigste Überlieferung Weitergegeben, Die ICH Selbst Empfangen Habe, Christus Starb Gemmes der Heiligen Schrift für uns hier Sunden. 4. A Word Begraben und am dritten Tag Auferweckt, Genor Y S in der Schrift Vorausgesagt War. 5. Danach erschien er Kephas und später dem Christ der Zwölf Apostel. 6. Später sagte er sich mehr als 500 Bruden gleichzeitig, von denen die meisten noch leben, während einige bereits verstorben sind. 7. Danach erschien Jakobus und schließlich allen Aposteln gemeinsam. 8. Zuletzt erschien auch mehr, obwohl ICH Ming Y ein unseitig Geburt fühlte. 9. ICH bin namlich der Geringste der Apostel und eigentlich nicht würdig, die sein Titel zu tragen, da ICH die Gemin Gottes verfolgt habe. 10. Doch durch Gottes Gnade bin ICH das, was ICH hüt bin, und sein Gnadiges Handeln und mir war nicht wirkungslos, viel mehr habe ICH harte gearbeitet als all anderen, wobei nicht ICH, sondern Gottes Gnade in mir wirkte. 11. Ob nun ICH oder die anderen Apostel predigen, dies ist die Botschaft, die wir verkunden und die im Glauben angenommen hat. 12. Wenn wir jedoch verkunden, dass Christus von den Toten auferweckt wird, wie können dann einige von euch behaupten, es gäbe kein Auferstehung der Toten? 13. Falls es kein Auferstehung der Toten gibt, dann ist folglich auch Christus nicht auferstanden. 14. Where Christus aber nicht auferstanden, so wer uns hier gesamte Verkündigung bedeutungslos und eher glaubwollig in Holzlehr. 15. In diesem Fall wären wir zudem falsch zugen Gottes, weil wir behauptet hatten, habe Christus auferweckt, was nicht getan hat, wenn tot grundsätzlich nicht auferstehen. 16. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist konsequenterweise auch Christus nicht auferweckt worden. 17. Sollte Christus jedoch nicht auferweckt werden sein, so ist euer Glaube nutzlos, und seid nach wie vor in eurer Schuld gefangen. 18. Dann wären auch all jene verloren, die im Glauben an Christus bereits gestorben sind. 19. Wenn unsere Hoffnung auf Christus nur für dieses irdische Leben gelten wird, wären wir bedauernswerter als all anderen Menschen. 20. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferweckt worden, als Vorbot für all, die entschlafen sind. 21. Da der Tod durch einen Menschen in die Welt kam, erfolgt nun auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. 22. Denn wie in Adam allmenschen sterben, so werden in Christus als am Leben erweckt werden. 23. Dies geschieht jedoch in einer festgelegten Reihenfolge, so ist Christus als der Erste, und danach, bei seiner Wiederkunft, Diogenogen, die zu ihm gehören. 24. Danach folgt das Ende, wenn Jede Herrschaft, Gewalt und Macht vernichtet hat und das Reich Gott, dem Vater, übergibt. 25. Denn Christus muss so lange als König regieren, bis Gott ihm Allfeinde unterworfen hat. 26. Als letzter Feind wird Debi der Tod endgültig besiegt und vernichtet. 27. Die Schrift sagt, dass Gott ihm als unter die festgelegt hat, Debi ist jedoch offensichtlich, dass Gott selbst, der ihm als unterworf, davon ausgenommen ist. 28. Wenn ihm schließlich als unterworfen ist, wird sich auch der Sohn selbst dem Vater unterordnen, damit Gott als in allem ist. 29. Welchen Sinn hat es sonst, dass sich Menschen für die Toten taufen lassen, wenn dies gar nicht auferstehen? 30. Und warum setzen wir uns selbst ständig Gefahren aus, wenn es kein Hoffnung über den Tod hinaus gäbe? 31. ICH versichere euch bei dem Stolz, den ICH über euch in Christus Jesus im Feind, das ICH taglich dem Tod ins Auge sehe. 32. When ICH in Ephesus ner aus menschlichen Motiven gegen Wildtier gekämpft hat, was hat mir das genutzt? When die Toten nicht auferstehen? Konnten wir ebenso gut essen und trinken, da wir morgen sterben? 33. Last uke nicht torschen, schlechter umgang verderbt gut sitten und einen aufrichtigen Charakter. 34. Werdet wieder vernünftig und hort auf zu sündigen, denn einige unter euch haben keine Erkenntnis Gottes, was ich zu eurer Beschämung sagen muss. 35. Nun konnte jemand fragen, why die Toten auferstehen sollen und mit was für einem Körper sie zurückkehren werden. 36. Das ist ein törichte Frage, denn was du sagst, kann nur dann lebendig werden, wenn es zuvor stirbt. 37. Was du sagst, ist nicht der fertige Pflanzenkörper, sondern lediglich ein nacktes Samenkorn, etwa von Weizen oder einer anderen Getreideart. 38. Gott aber gibt diesem Samen einen Körper, wie er es bestimmt hat, und zwar jeder Samenart ihren eigenen, spezifischen Körper. 39. Auch das Fleisch der Lebewesen ist nicht identisch, Menschen, wie Vogel und Fische haben Jewels ein unterschiedliche Beschaffenheit. 40. Ebenso gibt es himmlisch und irdisch Körper, wobei die Pracht der himmlischen Körper ein ander ist als die der irdischen. 41. Die Sonne hat ihren eigenen Glanz, der Mond einen anderen, und auch die Stern unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. 42. So verhalte sich auch mit der Auferstehung der Toten, was gesagt word, ist verganglich, was auferweckt word, ist unverganglich. 43. Der Körper word in Anneher gesat und in Herrlichkeit auferweckt, at word in Schwachheit gesat und in Kraft auferweckt. 44. Is word ein natürlicher Körper gesat und ein geistlicher Körper auferweckt, denn wie es einen natürlichen Körper gibt, so gibt es auch einen geistlichen. 45. So steht geschrieben, dass der erste Mensch, Adam, ein lebendiges Wesen word, waren der letzte Adam am lebenspendenden Geist word. 46. Debi kommt jedoch nicht das geistlich zuerst, sondern das natürlich, und erst danach folgt das geistlich. 47. Der erste Mensch stammt von der Oder und ist irdisch, der zweite Mensch hingegen stammt vom Himmel. 48. Wie der irdisch Mensch beschaffen war, so sind auch die irdischen Menschen, und wie der himmlisch Mensch ist, so werden auch die himmlischen sein. 49. Und why would das Ebenbild des irdischen Menschen getragen haben, so where denn were auch das Ebenbild des himmlischen Menschen tragen? 50. Ich sage euch jedoch, Bruder, dass ein Körper aus Fleisch und Blut keinen Anteil am Reich Gottes haben kann, ebenso wenig wie das verganglich das unverganglich erben kann. 51. Ich tell euch nun ein Geheimnis mit, where denn nicht sterben, aber were all where denn verwandelt werden. 52. Dies wird plötzlich geschehen, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall, dann werden die Toten unverganglich auferstehen, und werden verwandelt werden. 53. Denn dieses verganglich Wesen muss unverganglichkeit ansehen, und das Sterblich muss mit Unsterblichkeit bekleidet werden. 54. Wenn dies geschieht, wird das Schriftwort erfüllt, der Tod ist verschlungen und der Sieg ist vollkommen. 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel, mit dem du totest? 56. Der Stachel des Todes ist die Sünde, und die Sünde erholt als historische Kraft durch das Gesetz. 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus schenkt. 58. Die Schelb, mein geliebten Bruder, bleibt standhaft und unerschütterlich und setzt euch stets mit ganzer Kraft für das Werk des Herrn ein, die wisst, dass ihr Mühe im Herrn nicht vergeblich ist.